Ladies and gentlemen, at this time, the star of our show, and how about a great big round of applause? So, meine Damen und Herren, und jetzt hier bei La Boom Deluxe an diesem wunderschönen Freitagabend bin ich verbunden mit Snaffo. Und Snaffo sitzt dort, wo es wesentlich wärmer und vielleicht auch angenehmer ist, nämlich auf Mallorca. Hallo Snaffo, wie geht's? Hallo Patrick, mir geht's sehr gut hier. Also langsam kommt die Sonne raus und ja. Ja, bei uns war jetzt nochmal ein kleiner Wintereinbruch. Ich wusste bis vor Anfang des Gesprächs eigentlich nicht, ich hatte dich immer so abgespeichert, dass du in Berlin sozusagen bist, aber du lebst jetzt seit einiger Zeit, hast du mir gerade erzählt, auf Mallorca. Ja, ich habe vorher... You're living the dream. Ja, es klingt spektakulärer, als es ist. Also ich habe vorher 8 Jahre in Berlin gewohnt oder knapp 8 Jahre davor, 29 Jahre im Rheinland, wo ich aufgewachsen bin auch und bin aber aus dem Dorf nach Berlin gezogen, weil es irgendwann zu viel Erklärerei darüber gab, was man macht als Künstler. Und das ist das so? Das ist wirklich im Dorf schwierig. Und Berlin war da der richtige Ort natürlich. Und ja, da haben wir uns auch damals kennengelernt in Wien bei dem Snaffco-Gig, wo du uns dein Studio gezeigt hattest. Ich glaube, das war damals kurz nach der... War das nach der Aufnahme von dem Hercules ein Love Affair-Album oder so, das da aufgenommen worden ist? Das könnte durchaus sein. Ist schon eine Zeit her, auf jeden Fall. Und, genau. 2019 bin ich nach Mallorca gezogen. Es hat sich irgendwie so ergeben und Berlin wurde auch immer teurer und es war irgendwie Zeit für einen Umschwung. Ich hatte hier auch relativ Glück gehabt. Ich lebe ja auch zur Miete, also es ist jetzt nicht, dass ich hier in der Finca wohne oder so. Aber ja. Es ist ein sehr schöner Ort, um konzentriert arbeiten zu können. Und das gute Wetter hilft natürlich auch. Aber ich bin jetzt keiner, der am Strand rumliegt oder so, sondern ich bin dann doch lieber Spaziergänger und ja. Verstehe. Aber apropos, wo man gut arbeiten kann, der Grund, warum wir auch sprechen, es ist ein relativ neues Album draußen. Embrace the Arts. Da geht's ja auch um die Künste und ums sozusagen sich einlassen auf Dinge, die man gerne tut, nehme ich mal an, in deinem Fall. Das Album ist rausgekommen kürzlich, vor ein paar Monaten oder im Dezember? Also Ende November, 28. November kam das raus und genau, das heißt Embrace the Arts, was so ein bisschen meine Liebe zu den verschiedenen Künsten widerspiegelt, aber auch eben eine Art Call to Action ist, das heißt einfach der Wunsch, dass die Leute mehr die Künste wertschätzen und sich auch nicht nur auf das Altbekannte immer einlassen, sondern auch auf die Sachen, die sie eben nicht kennen und nicht verstehen auf Anhieb. Also ich bin selbst jemand, der super gerne ins Theater geht seit einigen Jahren, der immer schon gerne auf Ausstellungen und in Museen gegangen ist, der gerne Kinofilme guckt, der viel Bücher liest, der Platten hört und ja, all diese Sachen. Und das inspiriert mich immer sehr und ich versuche auch diese Begeisterung, die ich dafür habe, irgendwie immer ein bisschen auch auf andere Leute damit anzustecken und versuche auch, das in meine eigene Arbeit als Künstler einfließen zu lassen, weil ich auch selbst mittlerweile interdisziplinär arbeite, also nicht nur Musik mache, nicht nur Clubmusik mache, sondern eben auch experimentelle Installationen mache, schon seit langer, langer Zeit schreibe, also noch vor der Musik, Lyrik und Prosa. Und ja, das sind eben alles Sachen, die mittlerweile so zusammengeflossen sind, die ich früher immer sehr getrennt behandelt habe und wo ich heute einfach denke, es ist so schön, so viele Künste überhaupt draußen zu haben und es gibt so viele tolle Künstlerinnen und Künstler. Und ja, ich würde mir da wünschen, auch zum Wohl der Gesellschaft, in diesen düsteren Zeiten, in denen wir leben, dass eben auch wirklich die Leute sich mehr auf Künste einlassen und wirklich auch sehen, wie wichtig Künste sind und welche Freiheit, wie wichtig auch Freiheit ist für die Kunst und dass Kunst so viel erreichen kann, wenn man sich eben mit ihr näher befasst und dass Künstler eigentlich wirklich jede Unterstützung verdienen und nicht nur die ganz Bekannten eben. Ja, ja. Bevor wir noch genauer auch über das Album sprechen und über das, was du sonst auch machst, ich würde mal vorschlagen, ich würde wahnsinnig gerne jetzt mal ins Album so reinhören, ein bisschen quasi als Opener. Das Album hat dann sehr speziellen, geilen, saturierten, knackigen Sound. Es ist für mich jetzt, wenn ich es mir durchhöre, es hat einen konzeptuellen Sound, finde ich, auch von meiner Seite her. Es klingt sozusagen, es ist melodiös, aber es ist auch brachial. Was wäre denn so ein Stück, was für dich jetzt vielleicht so als Türöffner fürs Album gut funktionieren würde? Ich würde vielleicht das Stück Cosmic Intervention vorschlagen. Das ist schon noch ein bisschen hausiger, aber auch etwas, ja, man merkt eben dieses Live-Gefühl, in dem das Album entstanden ist. Mhm. Das merkt man ganz gut und eben auch, dass es experimenteller ist als vielleicht frühere Sachen für mich. We'll be right back. Hallo, hier ist Snappo und ihr habt gerade einen Track aus meinem neuen Album Embrace the Arts gehört. Der Track heißt Cosmic Intervention. Genau, und ihr seid bei FM4, Labum Deluxe. Mein Name ist Patrick Pulsinger und ich freue mich wahnsinnig, dass wir uns jetzt hier sozusagen online getroffen haben zum Plaudern. Reden wir noch ein bisschen über das Album. Das Album, wie du vorhin schon erwähnt hast, ist von deinem Schaffen, das du sonst so musikalisch gemacht hast, doch etwas ungewöhnlicher. Es ist auf jeden Fall eine Ecke experimenteller, aber auch tanzbar, aber durchaus auch etwas sozusagen, was ein bisschen ein Konzept durchblicken lässt, das du da für die Platte durchgezogen hast. Ich habe es, wie gesagt, sehr, sehr saturiert, sehr warm, sehr, sehr auch teilweise, du hast mit Distortion gearbeitet, mit obertonreichen Bearbeitungen. Erzähl uns doch mal ein bisschen was, wie ist das Album entstanden? Du arbeitest ja sehr, du hast ja einen sehr starken Live-Approach. Also bei dir entstehen ja Dinge wirklich weniger am Reißbrett als quasi im Moment. Erzähl mal ein bisschen was, wie das Album entstanden ist. Ja, also der Live-Approach, der ist auch erst so in den letzten 4-5 Jahren quasi so entstanden, oder beziehungsweise hat sich auf Snuffo auf meine Sachen ausgewirkt. Früher habe ich den bei meinem experimentellen Projekt Kellerkalt schon seit dem Ende der 90er verwendet, dass ich einfach Sachen live aufgenommen habe. Und wenn es mir gefallen hat, habe ich es behalten, wenn nicht. Aber keine große Editierung oder gar keine Editierung mehr, nur eben ein bisschen Equalizer und vielleicht noch ein paar Effekte drüber, die Abmische eben. Aber während der Pandemie habe ich mir überlegt, dass es eigentlich für mich irgendwie, ich wollte irgendwie einen Schritt weitergehen mit dem, was ich als Snuffo mache. Und früher habe ich schon Sachen am Reißbrett entworfen mit Reason, Propellerheads damals, also Tracks produziert, es hat großen Spaß gemacht. Und habe ich gemerkt, irgendwann, nee, ich möchte einfach irgendwie weitergehen. Und zu dem Zeitpunkt waren auch die richtigen Maschinen auf dem Markt, wo ich gemerkt habe, auch die ich mir leisten konnte, aber eben auch interessante kleine Gadgets, und das ist so ein bisschen, dann habe ich dann auch mein Live-Setup geändert, dass ich nur noch mit Hardware spiele, auch so, aber die auch ins Handgepäck passt, und habe dann bei dem neuen Album habe ich mir erst eben länger Gedanken über das Konzept gemacht, was ich vorher auch so noch nicht gemacht habe. Vielleicht bei meinem ersten Album Live Free or Die, da war das Konzept schnell klar, weil es um New Hampshire in den USA ging, die Reise dorthin ist auch danach entstanden, aber jetzt habe ich eben wirklich ein, zwei Monate drüber nachgedacht, was ich damit sagen will, weil ich nicht einfach ein neues Album, ein paar Tracks, die Club-Tracks und das war's dann irgendwie, und sondern ich wollte ein bisschen mehr damit sagen, auch wenn das natürlich immer schwierig ist heutzutage in der Masse der Files, die da draußen sind. Aber ich habe dann eben die Tracks, wie ich das auch schon in den paar Jahren vorher gemacht habe, wirklich dann live aufgenommen, mit meinem Mixer, hab's auf SD-Karte quasi aufgenommen, bin damit in, in den Rechner rein. Hardest Recording genau, sozusagen. Ich hätte es auch über USB direkt in Logic rein aufnehmen können, aber ich habe es eben anders gemacht und hab dann, da sind wirklich in so einer intensiven ersten Phase schon die einige Stücke entstanden, mit denen ich sehr zufrieden war und hab gemerkt, oh, da passiert was, da ist wirklich, jetzt ist die Stimmung genau richtig, um da das Album, die Sachen fügen sich zusammen. Das kann man manchmal gar nicht so beschreiben für jemand, der keine Musik macht, aber das dann so ein ganz intensive Momente von wirklich Inspiration, aber auch so ein bisschen so Glücksgefühl, aber dass man eben total in der Musik drin ist. Und das ist eben bei diesen Sachen entstanden. Und dadurch, dass die mit Hardware aufgenommen sind, haben natürlich auch einen raueren Charme, wobei ich gar nicht so viel mit Distortion gearbeitet habe. Später habe ich ein bisschen drüber gelegt irgendwie, aber generell liegt es vielleicht auch in der Abmische, die Art und Weise, wie ich abmische. Also sie sind sehr griffig. Ja. So, es hat schon einen einheitlichen, wie du gesagt hast, irgendwas hat geklickt, ne, in der Arbeit und es hat einen einheitlichen Sound. Das Album klingt aus einem Guss. Ich bin wirklich froh, dass dir das Album auch echt gut gefällt, weil du bist mehr Experte als ich. Also ich bin immer der. Naja. gibt's vielleicht einen Track, den wir noch spielen könnten vom Album, wo du gesagt hast, das ist so ein Track, wo du beim Produzieren schon gemerkt hast, ui, da stoße ich jetzt eine Tür auf, da habe ich jetzt irgendwie ein gutes Setup, da flutscht das Ganze. Gibt's so einen Track, der dir da vielleicht irgendwie am Herzen liegt, der exemplarisch vielleicht irgendwie ein bisschen steht für den Prozess, vielleicht auch was Experimentelleres vom Album? Ja, da würde ich Rituals den Track fehlen. Der ist dann einer von den beatlosen Tracks das fand ich dann sehr, sehr spannend. Ja. Dann hören wir uns jetzt an vom neuen Snapper-Album Embrace the Arts. Das ist Rituals hier bei uns auf FM4. Ja, hallo, hier ist Snuffo und Snuffo. Hier ist mein Track Rituals, den ihr gerade gehört habt. Der stammt aus meinem neuen Album Embrace the Arts. Genau, und da haben wir jetzt gerade ein bisschen drüber gesprochen und natürlich verlinken wir auch Snuffos Linktree bei uns dann später im Programm. Da könnt ihr mal reinschauen und dann werdet ihr natürlich weitergeleitet zu diversen Projekten und Plattformen, Bandcamp etc. etc. Und da kann man sich dann natürlich schön durchhören und durchklicken und den Artist vor allen Dingen direkt supporten. Das ist das Wichtigste. Du machst eben nicht nur Musik, du machst auch sozusagen also Klanginstallationen. Ich habe auch gelesen, auch für Radio, du hast immer wieder mal so eine Art Hörspiel-Sachen gemacht. Ja, ich habe. Aber du schreibst auch. Ich schreibe auch, ja. Das Schreiben war so meine allererste Liebe, schon als Jugendlicher oder als Kind. Ach wirklich? Und, also das Schreiben war vorher? Vor der Musik. Ich habe als Kind natürlich cool. auch gerne Musik gehört und auch als Jugendlicher mit elektronischer Musik und habe mit elektronischer Musik auch mit 16, 17 angefangen, die zu machen, so Mitte der 90er. Aber das Schreiben war vorher und so, aber dieses, das lief immer so ein bisschen nebeneinander. Ich habe ein bisschen vernachlässigt in der Zeit, wo ich in Berlin war, weil man natürlich dann mehr auf die Musik fokussiert war. Aber ja, es kommt in diesem Jahr kommt auch endlich meine erste Verlagsveröffentlichung heraus. Oh wow, cool. Ein Langgedicht über den Washington Square Park in New York. Das kommt im Herbst beim kleinen Verlag aus Leipzig heraus. Und ich habe auch einen Roman in der Tasche, wo ich gerade einen Verlag versuche und habe zig andere Literaturprojekte. Was geht es in deinem Roman, nur weil ich jetzt total neugierig bin? Es geht auch um Musik, auch um elektronische Musik, aber eben auch um verschiedene Figuren, die aus ihrer jeweiligen Situation ausbrechen möchten und die weil sie unzufrieden sind mit der jeweiligen Situation und genau. Und das, ja, es ist nicht so einfach, da jetzt gerade einen Verlag für zu finden, aber ich bin da guter Dinge. Und leicht autobiografisch auch? Leicht, ja. Also natürlich, man weiß ja, man schreibt ja über das, was man kennt, oder? Ja, natürlich, klar. Und ich schreibe ja sowohl Prosa als auch Lyrik und habe eine eigene App, die der Autor heißt, wo ich eben auch dann Kurzgeschichten oder Textexperimente veröffentliche und mache Lesungen und ja, mache eben auch ab und zu Hörspiele. Das will ich auch noch ein bisschen mehr professionalisieren. Mache diese Videoinstallation auch unter dem Namen Kellerkalt. Das ist so mein experimentelles Projekt. Da bin ich jetzt von der reinen Musik und von den reinen Noise-Performances mit Drone-Cities jetzt einen Schritt weitergegangen zu Videoinstallationen. Hatte da letztes Jahr meine Premiere hier auf Mallorca. Bin jetzt zu einer Gruppenausstellung eingeladen. Da habe ich gerade eine Installation für fertig gemacht. Und das ist auch sehr poetisch, aber auch eben mit experimenteller Musik von mir versehen und mit so, ja, so hypnotischen Bildern. Ja, es macht großen Spaß, weil das alles so ein bisschen eine gewisse Abwechslung reinbringt in meinen Alltag. Und wenn ich fühle, dass ich jetzt Musik machen will, dann mache ich Musik. Wenn ich jetzt was schreibe, ich mache mir auch ständig Notizen natürlich, dann arbeite ich da dran. Und genau, das ist, ja. Finde ich auch total erfrischend, weil natürlich viele in elektronischen Musik, speziell in der Clubmusik, ist ja mittlerweile alles sozusagen quasi algorithmisch genau quasi getaktet. Also der künstlerische Output, der muss zu dem Style passen. Dann guckt man, wo gibt's jetzt quasi sozusagen die meisten, für welchen Style gibt's die meisten Klicks, was ist sozusagen angesagt und dann muss das auch gleich raus, weil nächste Woche ist es dann so, ist die BPM-Zahl schon wieder falsch. Das heißt, das ist, ich finde jemanden, der sozusagen ich möchte jetzt einfach mal sagen, Universalkünstler ist, also das ist ja, finde ich immer einen schönen Ausdruck eigentlich, ja, so Oldschool-Ausdruck, aber ich finde Universalkünstler, also wenn man mit Wort, mit Bild, mit Ton arbeitet, ich finde, dann ist der Horizont einfach weiter, als wenn man nur mit einer Kunstform arbeitet. Und ich finde das auch schön, weil damit natürlich auch für dich andere Türen aufgehen, ne? Also sozusagen, dass du nicht nur guckst, irgendwie, wann kommt das nächste Booking rein, wann bin ich jetzt nochmal am Spielen, sondern du bist auf Verlagssuche, du schreibst, du bist im bildlerisch, also im künstlerisch-bildlerischen Bereich tätig. Das ist ja natürlich interessant. Ich meine, alles natürlich kein leichtes Pflaster. Nein, auf keinen Fall. Es ist nicht einfach und ich mache nebenbei, bin ich auch als freiberuflicher Texter noch ein bisschen tätig, aber ich merke auch, die Kunst ist das, was ich wirklich machen muss. Also das merke ich wirklich so, dieser Drang ist größer als alles andere. Und ich merke aber auch, wo du eben diese ganzen Algorithmen, diese Unterwerfungen durch die Algorithmen angesprochen hast, ich merke auch immer, je älter ich werde, desto weniger habe ich Lust irgendwie auf viele Sachen und auf viele, möchte auch nicht mehr alles mitspielen, was so da vordiktiert wird. Ich bin mittlerweile auch echt so gerne ich immer bei Social Media war mit meinen Accounts, aber ich merke so wirklich Ermüdungserscheinungen und bin auch echt. Die merkst nicht nur du. Ich habe wirklich viel, auch ich höre auch viel, sehr viel unterschiedliche Musik, habe Jazz für mich entdeckt in den letzten 5 Jahren, höre aber auch viel Spoken Word Sachen, aber auch experimentelle Sachen. Und ich finde immer so Purismus immer sehr schwierig. Also ich finde immer spannend, wenn verschiedene Sachen passieren. Und es macht es nicht einfacher für einen als Künstler, der gerne auch in Clubs spielt und sein Ding macht, wenn man jetzt nicht so direkt eingeordnet werden kann, auch wenn ich sage. Und im Game drinnen ist, ne? Die Leute bleiben immer sozusagen, müssen ja immer relevant bleiben. Ja. Wenn da 2 Tage nichts gepostet würde, glauben die Leute schon, man ist tot. Richtig, ja. Und das ist ja immer, das ist natürlich eine schwierige Sache. Aber wie du auch selber sagst, ich höre das ja auch immer in Interviews auch mit anderen Künstlerinnen und Künstlern, es gibt einen Backlash davon und es gibt viele Leute, die sich davon nicht mehr so treiben lassen und einfach sagen, hey, ich mache Musik, ich habe irgendwie gefunden, einen Weg durch Diversifizierung meiner Tätigkeit trotzdem davon zu leben oder zum Überleben manchmal oder einen Teil davon zu machen. Und das ist ja eigentlich eine sehr positive Sache, dass das da trotzdem immer noch funktioniert, ne? Ja, auf jeden Fall. Es ist nicht einfach. Es ist zwischen Überleben und davon leben und man muss viele Sachen machen. Aber ich habe auch gemerkt, dass so in den letzten Jahren es sind einfach, wenn man so ein bisschen die Sachen, wenn man sich nicht selbst zu sehr fertig macht und verzweifelt an allem und Sachen einfach mal so eine gewisse Zeit gibt, dann kommen doch manche Sachen zusammen wieder. Und das ist wirklich. Und ich bin froh, dass ich wirklich sehr viele verschiedene Sachen machen kann. Ich möchte aber eben auch, habe auch gemerkt, dass ich so eigene kleine Kunstveranstaltungen auch jetzt, habe ich letztes Jahr auch angefangen, wo verschiedene Künstler zusammenkommen. Das macht mir auch Spaß, also wo kein Risiko überschaubar ist oder gering ist. Natürlich, wo befreundete Künstler eingeladen werden. Aber da habe ich auch gemerkt, okay, das macht mir Spaß zu zeigen, okay, ich mache eine Lesung. Das haben wir auch in Berlin schon gemacht, eine Freundin und ich, wo das Publikum wirklich eher aus Nachtlebenleuten bestand und Techno-Leuten, die mit Lyrik erstmal nicht viel anfangen konnten. Aber es war dann doch spannend zu sehen, dass sie sich darauf eingelassen haben. Und das ist wirklich das, was ich wirklich immer wieder jetzt so in letzter Zeit auch versuche, immer wieder zu sagen, was mir auch selbst viel Hoffnung gibt. Und auch wenn ich, natürlich ist es alles nicht einfach für Künstler, aber es ist auch für viele andere nicht einfach. Und genau. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Es ist für Künstler nicht einfach, aber es ist auch für alle anderen nicht einfach. Ich finde, das ist ein sehr, it sums it up. Genau. Ich würde das jetzt mal sozusagen noch einen Track spielen am Ende des Interviews, aber jetzt kommt ja noch ein ganz besonderes Highlight. Du hast ja für uns noch exklusiv, extra für uns, für Labum, für FM4, für euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörer, ein Live-Set aufgenommen. Das ist nicht irgendeine Aufnahme von irgendwo mitgeschnitten, sondern exklusiv für uns. Das freut mich unglaublich, dass du uns das auch extra machst. Das hören wir jetzt gleich hier im Anschluss. Nur ganz kurz die Situation, da schaltest du dann ein zu Hause, stellst dir vor, das ist jetzt für FM4 und dann legst du los, frisch von der Leber weg? Ja, ich kann es mir tatsächlich dann vorstellen. Bei FM4 kann ich es mir vorstellen, weil ich auch mit Snuffbo früher schon mal bei euch im Sender war oder auch wie ist die Veranstaltung in Graz damals auch, hatte FM4. War es im Elevate vielleicht? Es kann sein, da war auf jeden Fall ein FM4-Stand, da hatten wir auch live gespielt. Also da FM4 habe ich gut vor Augen, obwohl sonst im Studio natürlich immer, es ist anders als im Club-Kontext, wenn man im Club-Kontext natürlich in gewisser Weise auch als Live-Act irgendwie reagiert auf den Raum und die Leute, aber man spielt auch, also als wenn ich daheim Sachen aufnehme in meinem Studio, merke ich, dass ich das alles länger ziehe, die Tracks, weil es einfach eine andere Stimmung ist. Aber das macht auch dann wieder Spaß und mir macht die Energie ist im Prinzip die gleiche und das ist wirklich super. Also das exklusiv aufgenommene Live-Set, das spiegelt auch den Sound wieder, den ich im Club spiele, also schnell getakteter Techno-Elektro mit Oldschool-Einschlag und perfekt. Ja, genau. Ich freue mich total drauf. Herzlichen Dank nochmal. Hier jetzt bei uns Snuffo im exklusiven Live-Mix für euch, für uns. Danke für das tolle Gespräch und hier bei uns jetzt Snuffo live und wirklich live. Nur für uns, nur für euch. Hautnah aus Mallorca. In the beginning.